Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Sehr lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe mich prostituiert. Wer von euch kann das über sich selbst sagen? Und ich meine das im direkten Sinne und ich meine es auch im indirekten Sinne. Also wer hat die eigenen Ideale verraten für einen bestimmten Zweck? Wer hat die eigene Seele quasi verkauft, um irgendetwas zu erreichen? Wer von euch hat etwas getan, etwas Bestimmtes getan und sich hinterher deshalb regelrecht beschmutzt gefühlt? Also, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden über dieses Thema, 0130 2911, Telefonnummer und Faxnummer 0130 1151 22. Ich habe mich prostituiert. Erster Anruf heute Nacht, das ist der Thomas und er ist 42 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, Domian, guten Abend. Thomas. Ja, ja, meine Geschichte ist folgende. Ich bin als Student mal ganz kurzfristig auf den Strich gegangen. Mhm. Das kam so, ich war, hab in Köln studiert, ich war glühender Wagner-Verehrer und mein größter Wunsch war es, einmal zu einem Barotter Festspiel zu fahren. Und ich sag bloß, du hast dich wegen Wagner prostituiert. Ja, das ist ja schön. Ganz kurzfristig das Angebot vom Wagner-Verband, den Ring in Bayreuth zu sehen, das kostete halt ein paar hundert Mark und die hatte ich damals nicht. Ja. Ja, wie hast du das denn angestellt, für eine kurze Zeit auf den Strich zu gehen? Ich kannte einen Lederstricher in Köln. Also wir reden über die schwule Szene, ne? Ja, wir reden über die schwule Szene. Ja. Den habe ich angesprochen, habe gesagt, brauchst du nicht ab und zu mal einen dritten Mann? Aha. Ich brauche ein paar hundert Mark und da wäre ich gern dabei. Ja. Und er hat gesagt, ja gut, es gibt immer Kunden, die das verlangen. Aha. Warum gerade Leder? Weil du auch so gepolt warst oder bist? Das hing damit zusammen, dass der Lederstricher oft sehr dominant abläuft und ich eigentlich die Kunden nicht anfassen wollte und ich wollte auch nicht von denen angefasst werden. Das heißt, da kann man in einer distanzierteren Rolle dabei sein. Genau, ja. Ich stand da auch mit falschem Namen, mit Sonnenbrille, Busch in Leder gekleidet, war dann auch jemand anderes. So, dann hat er gesagt, okay, Thomas, kein Problem. Ja. Und wie ging das dann ab? Ja, der hatte dann seine Stammkunden, die halt diesen Wunsch hatten nach einem dritten Mann und wir haben dann eigentlich die Nummer gemacht, die Kunden so erwartet haben, Dominanz. Und was genau musstest du dann da machen? Also beschimpfen, die haben uns die Stiefel geleckt, ein paar Schläge kamen ins Spiel, eine Unterordnung und ich denke, dass es denen einfach Spaß machen, weil das halt zwei Typen waren. Also du musstest überhaupt nicht sexuell aktiv sein? Nein, ich musste auch nichts auspacken, ich musste mich auch nicht ausziehen. Du musstest nicht mal fast nackt da stehen? Nein, überhaupt nicht. Nein, wie standst du denn da? Ja, Lederhose, Stiefel, Lederjacke, Ledermütze und Sonnenbrille. Also ich war auch eigentlich gar nicht zu erkennen. Eigentlich ganz praktisch, ne? Ja. Und dann ein bisschen beschimpfen und die Schuhe lecken lassen. Ja, und ein bisschen Spiele, ja, ein bisschen Urinspiele und was man dann so macht, aber das alles doch aus einer körperlichen Distanz. Was heißt Urinspiele? Du musstest jemanden bepinkeln, oder? Ja, genau, ja. Aber du musstest dich nicht bepinkeln lassen? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, da habe ich Wert drauf gelegt. Ja. Das wollte ich nicht. Wie viel hast du dann für einen solchen Einsatz bekommen? Ich habe damals 100 Mark gekriegt. Ja, und wie viele Einsätze hast du gefahren? Sechs. Ja, da hatte ich Glück. Sechs Einsätze und da hast du dir Wagner verdient. Und dann fuhr ich fröhlich nach Bayreuth zu einem Ring, war total glücklich und habe es aber nie wieder gemacht. Ob sich Richard Wagner geehrt fühlt im Nachhinein, dass jemand das für ihn tut? Das weiß ich. Ich glaube ja, das war auch ein schlimmer Finger, der Wagner. Ich glaube, ja, doch. Ja. Der hat sich ja nun auch bei König Ludwig prostituiert. Oh, mit Sicherheit, ja, sehr natürlich. Sonst wäre der gar nicht, hätte der gar nicht bei Reut bekommen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Nein. Hat es sich denn gelohnt? Ja, ja, doch. Unbedingt. Das ist eine Erinnerung ans Leben, die war für Spiele, ja. Nun klingt das alles ein bisschen locker und lustig, wie wir das besprochen haben. War es denn wirklich so oder hattest du währenddessen oder hinterher doch irgendwie einen üblen Beigeschmack? Ja, also ich fand, irgendwie habe ich, ja doch, ich fand es schon ein bisschen schäbig, es für Geld zu machen. Ja, auch wenn es sukzessiv war. Und ich habe auch mit diesem Lederstricher oft gesprochen und war ein bisschen befreundet. Das war doch eine Szene, die sehr obskur war, wo man ja auch trotzdem seinen Körper verkauft. Und hättest du es denn, wenn es jetzt auf diese Weise nicht gegangen wäre, hättest du es auch noch direkter gemacht? Hättest du also dich auch in richtigen Sex verwickeln lassen? Für kann ich das nicht mehr beantworten. Weißt du nicht. Das hat sich so ergeben. Wie hast du über diese Kunden gedacht, während du da standst, im prächtigen Lederornat, und die haben dann all diese Sachen gemacht? Wie denkt man dann über die Leute? Da, es sind ja, der größte Teil waren ja wirklich arme Familienväter. Mhm. Mhm. Also ich habe mir taten die irgendwie leid, dass sie sich das verkaufen müssen. Und wir haben ja auch mit denen gesprochen. Also viele lebten wirklich in festen Beziehungen und waren verheiratet. Mhm. Und mir taten die eigentlich immer ein bisschen leid, dass sie sich diesen Sex so holen müssen. Mhm. Also keine Verachtung? Hast du nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das wollen ja uns liebe Männer machen. Die auch mit denen auch mal ein bisschen geplaudert. Nein, das auf keinen Fall. Eine schöne Geschichte, die du deinen Enkeln erzählen könntest, wenn es denn Enkel gäbe. Aber wahrscheinlich gibt es keine Enkel. Also kann ja noch kommen. Wer weiß, klar. Man würde nie sagen. Thomas, danke für deinen Anruf. Danke. Alles Gute. Tschüss. Martina, 34. Ja, hallo. Guten Morgen, Martina. Ja, guten Morgen. Unser Thema... Ich habe mich prostituiert. Ja. Hast du das getan? Ja, habe ich. Inwiefern? Inwiefern ich auf den Straßenstrich gegangen bin. Also im direkten Sinne? Ja. Ja. Wie lange hast du das gemacht? Etwas über ein Jahr. Hm. Wie lange liegt das zurück? Du bist jetzt, was sagte ich, 34? 34, ja, da war ich 24, 26 so. Mhm. Hm. Und wie ist es damals dazu gekommen? Ja, das wolltest du auch zu Richard Wagner? Wie bitte? Wolltest du auch zu Wagner? Nein, steht zwar auf die Musik so ein bisschen, aber das war im Prinzip nicht maßgebend. Und zwar war maßgebend gewesen, es war zur DDR-Zeit gewesen und ich bin nicht arbeiten gegangen. Mhm. Und man hat bei einer Freundin gelebt und man musste ja so ein bisschen von irgendwas leben. Mhm. Und eine andere, eigentlich die Mutter von meiner Schulfreundin, die hatte das schon gemacht, die hat längere Zeit. Und wir hatten uns mal so gemütlich in einer Gaststätte getroffen gehabt, haben so ein bisschen was getrunken und da erzählte sie das so, ne? Mhm. Und ich hatte damals, wie gesagt, bei einer Freundin gelebt und wir waren zusammen drin. Und da sagte sie, ob ich es nicht machen würde, weil ich noch eben jung wäre, attraktiv aussehen würde und ich würde bestimmt meine Mark machen. So. Und da sagte dann meine andere Freundin, ja, müsste sie denn da viel machen? Und da habe ich dann gesagt, hat sie dann gesagt, ja, eigentlich nicht oder so, ne? Sie bräuchte sich da bloß hinstellen, also würde nicht mit richtigen Sex ablaufen, ne? So. Und ich bin ja eigentlich nicht so auf den Kopf gefallen gewesen. Also ich konnte mir schon denken, dass im Prinzip doch ein bisschen mehr dazugehört. Ne? So, aber in den Glauben wollte ich im Prinzip meine Freundin lassen, weil ich sie auch gerne hatte und im Prinzip damals mit ihr eine lesbische Beziehung hatte. Mhm. Ja? Und ja, und dann bin ich mal so mitgegangen. Mhm. So, und Startschwierigkeiten waren ein bisschen schwer gewesen. Kannst du dich an deinen allerersten Kunden erinnern? Nein, also erinnern kann ich mich nicht mehr dran. Aber... war nicht so besonders gewesen. Ne? Aber es geht natürlich da um richtigen Sex. Ne? Ja, ja, es ging um richtigen Sex. Ne? Mhm. Und manchmal auch hammerharten Sex. Ne? Mhm. Was heißt hammerharten Sex? Hammerharten Sex, dass manche Männer eben ja Brutalitäten wollten, indem sie keinen richtigen Sex wollten, sondern einen schlagen wollten. Einschlagen wollten, ja. Ja. Mhm. Haben die Männer dich dann irgendwohin mitgenommen oder ist es hauptsächlich im Auto passiert? Also es war manchmal im Auto. Und da ich das mit meiner Freundin so abgesprochen habe, durfte ich auch meistens die Männer dann mit nach Hause nehmen, weil es mir eigentlich auch sicherer war, weil damals die Polizei da viel rumgefahren ist. Ich würde gerade fragen, wie war denn das überhaupt in der DDR? Wurde man, wird das strafrechtlich belangt? Wenn ja, man, ja, auf alle Fälle. Da sind viel in Zivil immer gefahren, haben sich dann hochgezogen. Ne? Also es war so eine doppelte Angst. Angst vor vielleicht brutalen Kunden und Angst vor der Polizei, dass die dich eventuell erwischen könnte. Richtig. Ja? Wie war denn das finanziell? Wie viel hast du dann für eine Nummer für einen Kunden bekommen? Ja, also... DDR-Mark dann damals? 70 Mark. 70 Mark, das war aber für DDR-Verhältnis auch viel, ne? Ja, oder? Sicher. Na klar, wenn du etliche Kunden hattest, doch, hat sich schon ein bisschen rentiert gehabt nach DDR-Geld. Mhm. Hast du das denn so deiner restlichen Umgebung, natürlich wahrscheinlich dann völlig verheimlicht, ne, was du machst? Nein, meine Mutter hat's gewusst. Die Mutter hat's gewusst? Ja. Und was hat die dazu gesagt? Ja, sie war zwar nicht teilweise begeistert, hat bloß gesagt, ich soll eben aufpassen und... Ja, sie hat es ein bisschen humorvoll genommen und hat gesagt, ja, das ist das älteste Gewerbe der Welt, also es sei also nicht so schlimm. Auf die leichte Schulter. Wie ist es denn in dir in der ersten Zeit so zugegangen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Na, es kam immer eigentlich ganz drauf an. Also meistens, wenn ich mich dann so auf dem Weg fertig gemacht habe und auf dem Weg gemacht habe, in eine Bahn gesetzt habe, um da zu dieser Straße hinzufahren, habe ich meistens ja nur ans Geld gedacht und habe gedacht, ja, hoffentlich hat man das Glück, viel zu machen. Ne? Hast du dich, ich habe es ja gerade in meiner Anmoderation schon so gesagt, gab es da so Momente oder vielleicht sogar am Anfang besonders, wo du, wenn du dann abends nach Hause gefahren bist, dich richtig dreckig gefühlt hast? Ja. Beschmutzt gefühlt hast? Ja, es war eigentlich im Prinzip jedes Mal. Also wenn ich nach Hause kamen oder die Freier nicht mehr abends kamen denn zu mir, die dann nachgefahren kamen oder so. Also dann habe ich mich erst abgeschrubbt. Mhm. Wie viel Freier hattest du so in der Regel am Tag? Also es war ja eigentlich abends gewesen. Oder am Abend dann? Kam immer ganz drauf an. Also manchmal 4 Freier, manchmal 6 Freier, manchmal 8 Freier. Mhm. Hast du hast du das dann so für dich in deiner Gefühlswelt hingebogen? Hast du auch schon mal so richtig Ekel empfunden, wenn da ein Mann war, der dir überhaupt nicht zusagte? Ja. Und wie, hast du dann an was anderes gedacht oder wie funktioniert das? Ja, kann man so sagen, dass man denn an anderes Denken tut und dass man sich sagt oder so, hoffentlich ist es bald vorbei, dass der verschwindet. Mhm. Das war dann meistens so bei Männern, die dann unangenehm gerochen hatten oder Mundgeruch hatten oder... Wenn nicht geduscht waren. Ja, wo du dann dachtest oder so, die sind schmutzig oder so. Ne? Oder wie gesagt, intensiven bei älteren Männern. So. Gab es denn im umgekehrten Fall auch Männer, die du richtig gut fandest und wo es dir fast sogar auch wirklich, ich sag es mal, privat auch Spaß gemacht hat, mit denen dann was zu machen? Ja. Das gab's auch? Ja, da gab's einen, ja. Nur ist ja ein ungeschriebenes Gesetz bei Prostituierten, keinen Orgasmus zu bekommen bei der Arbeit. Habe ich mir sagen lassen. Hattest du mal während deiner Arbeitszeit einen Orgasmus? Ja. Das hattest du? Ja. Aber du hast dich nicht verliebt in einen Freier? Ja, verliebt kann man nicht so sagen, weil der Mann war verheiratet gewesen und da gab's im Prinzip ein Tabu, dass man eben nicht zu einer festen Beziehung kommen lässt, sondern man hat ihn doch zum Teil als Freier angesehen, aber es war schon eine gewisse Sympathie da. Ja. Ich habe mich prostituiert, so haben wir diese Sendung heute genannt. Du hast es über ein Jahr gemacht, hast du gerade gesagt. Wie bist du dann wieder aus dieser Szene rausgekommen? Ja, eigentlich ganz einfach, indem ich aus der DDR geflüchtet bin. Denn im Westteil gelebt habe und dann angefangen habe, im Prinzip überhaupt nicht mehr über die Zeit nachzudenken. Und hast im Westen nicht angeknüpft an diese Tätigkeit? Nein. Und bis heute nichts Ähnliches mehr gemacht? Nein. Was machst du heute vom Beruf? Ich bin Hausfrau und Mutter. Hausfrau und Mutter. Ja. Hattest du denn während dieser Zeit auch eine Beziehung? Ja, eine lesbische Beziehung. Eine lesbische Beziehung. Ja. Aber das ist jetzt vorbei, diese Phase, oder? Wie, die lesbische? Ja. Na, eigentlich nicht so direkt, weil es ist noch nicht so lange her, dass ich meine letzte Beziehung hatte. War vorher ja erst Schluss, aber ich habe mich dann im Prinzip wieder neu in meinen Mann, in den Vater meines ersten Kindes verliebt und wir sind jetzt wieder zusammen. Wie ist das denn, wenn du jetzt an diese Zeit denkst? Schämst du dich dieser Zeit? Ja, vor meinem Kind würde ich mich schämen, ja. Wenn ich jemand erfahren würde. Dein Mann weiß Bescheid? Er weiß Bescheid. Und ich habe es ihm im Prinzip von Anfang an gleich gesagt. Es war im Prinzip auch ein blöder Zufall gewesen, wo wir dann bei meiner Mutter zu Besuch waren und mein Bruder, mein Mann irgendwas sagen wollte und da habe ich es dann eben rausgeschrien und habe gesagt, willst du erzählen, dass ich auf den Strich gegangen bin? Und wie war das denn damals mit der Freundin, die lesbische Freundin? Hat die das auch so hingenommen? Naja, das ist nun mal der Job von der Martina. Ja, sie war Alkoholikerin gewesen. Wir haben 5 Jahre zusammen gelebt. Also bevor ich auf den Strich ging, waren es etwas über 3. Und ja, sie war im Prinzip zufrieden, dass Geld im Haus war, weil sie auch nicht arbeiten gegangen ist und dass sie dadurch ihren Alkohol unterhalten konnte. Ach so, naja, das ist natürlich auch ein doppeltes Problem dann, ne, was daran hing dann. Ja, ist das eine Zeit, zu der du oder worüber du heute sagen willst, ich stehe dazu, dass ich das gemacht habe? Ja. Ja. Weil, wie gesagt, man weiß nicht, in welche Situation man kommen würde. Also wenn ich vielleicht alleinstehend sein würde und es wäre die Möglichkeit und man könnte es Mantel drüber legen, würde ich es vielleicht nochmal machen. Aber also wenn die Notsituation da wäre, irgendwie, ne? Ja. Wäre es nicht auszuschließen. Ja. Also für dich ist das gar kein unbedingt gar kein Schimpfwort, wenn man sagt, du hast dich prostituiert. Nein, in dem Sinne nicht, weil ich sage mir, diese Frau muss es auch geben, sonst würde es vielleicht mehr Sittenverbrecher geben. Mit Sicherheit, da hast du auch recht. Martina, danke für deinen Anruf. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Martina. 18 Jahre alt. Und er heißt Marc. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Marc. Ich habe mich prostituiert. Genau, bei mir geht es darum, dass ich vor einer Woche mit meiner Mutter geschlafen habe. Wie kam es denn dazu? Und zwar war es abends und ich war leicht angetrunken. Und ich kam nach Hause und meine Mutter saß vorm Fernseher und ich habe mich zu meiner Mutter dazugesetzt. Und ja, und uns jedenfalls dann an, dass meine Mutter dann an mir rumgefummelt hat und... Die Mutter hat damit angefangen? Ja. Und ich hatte alles nicht so ganz ernst gesehen, weil ich ja, wie gesagt, angetrunken war. Und wie angetrunken warst du denn? Warst du angetrunken oder warst du richtig knallhageldicht? Na, das will ich nicht sagen, aber naja, relativ. Mhm. Ja. Dann hat die Mutter angefangen, an dir herumzuspielen. Ja, genau. Was heißt das? Hat sie dich gestreichelt oder was? Ja, also danach fing es dann schon an, sehr direkte Anspielungen drauf gemacht und hat mir dann zum Schluss auch Geld geboten dafür. Geld geboten dafür? Ja, ich bin arbeitslos. Wie gesagt, ich bin 18. Und ich habe das auch nicht so eng gesehen zu der Zeit, also... Ja, so lange ist das ja noch nicht her, ne? Nein, also... Wie lange ist es her, sagtest du? Eine Woche. Ja, dann am Montag. Und dann habt ihr miteinander geschlafen? Ja. Richtig miteinander geschlafen? Mhm. Und wie hast du dich währenddessen gefühlt? Wie gesagt, durch die Trunkenheit war mir das eigentlich relativ egal und das Geld konnte ich auch ziemlich gut gebrauchen. Wie viel hat sie dir denn geboten? 500 waren das. So, dann passierte das in der Nacht. Genau, ich muss sagen... Und dann gab es irgendwann einen Morgen danach. Also ich bin in der Nacht sofort abgehauen. Also ich bin jetzt bei meinem Freund und das ist auch der Einzige, der davon weiß. Und also war es dir dann doch nicht so egal in der Nacht, wenn du dann gleich abgehauen bist? Doch währenddessen ja, aber danach wurde mir das auch richtig bewusst und bin dann 2 Stunden später abgehauen. Mein Gott, Marc, was hast du für ein Verhältnis zu der Mutter? Wie war denn das vorher? Wie war das Verhältnis zu deiner Mutter vorher? Vorher, also das hat mich eigentlich ziemlich überrascht, weil meine Mutter war vorher eigentlich eine liebevolle Person und... Hast du mit deiner Mutter alleine gelebt oder gibt es auch noch einen Vater? Meine Mutter ist geschieden, seit 5 Jahren. Mhm. Und du hast mit ihr zusammen gelebt? Genau. Und ich weiß jetzt auch überhaupt nicht weiter. Gab es denn nie in irgendeiner Weise, mir fällt das so schwer, das zu glauben, dass so etwas so vom Himmel fällt, dass da einmal der Sohn nach Hause kommt, angetrunken, und dann die Mutter ihm an die Hose geht. Gab es denn nie vorher Anzeichen dieser Art, wenn du jetzt mal so die ganzen Jahre vielleicht Revue passieren lässt, irgendwelche kleinen Anspielungen, Berührungen, die vielleicht in diese Richtung deuten oder sowas? Meine Mutter hat vorher Anspielungen gemacht, ja, wie gut ich aussehe und dass ich einen schönen Körper habe, und aber mehr auch nicht. Und das kam dann doch auf heiterem Himmel. Wie denkst du jetzt über deine Mutter? Also ich weiß nicht, ob ich mich da jemals mal blicken lassen soll. Wie denkst du über deine Mutter? Gut, ich liebe sie noch, aber... Empfindest du ihr gegenüber Hass, Abneigung? Abneigung, Ekel. Ekel? Ja. Was empfindest du dir selbst gegenüber? Das Gleiche, auch. Also ich hasse mich dafür selber, jetzt. Mhm. Mhm. Dass du das gemacht hast, dass du es für Geld sogar gemacht hast. Das macht das Ganze ja, das ist ja der I-Punkt auf die ganze Geschichte noch, dass sie dir noch Geld dafür angeboten hat. Mhm. Du führst das nur auf deinen betrunkenen Zustand zurück. Das kann ich gar nicht verstehen. Deswegen, ich frage das jetzt immer wieder, wenn man nicht so richtig, richtig dicht ist, dass man sowas macht. Das verstehe ich nicht. Also ich kann es jetzt nicht genau zurückführen, aber ich würde sagen, dass es mir währenddessen sogar ein bisschen, dass mich da sogar ein bisschen angegeilt hat, sag ich mal so. Habt ihr das mit Kondom gemacht? Ja. Mhm. Jetzt bist du bei deinem Freund, seitdem. Hast du in irgendeiner Weise versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen? Nein. Gar nicht. Meine Mutter hat bei meinem Freund angerufen, aber der hat das halt verweigert, dass ich da bin. Also er weiß auch nicht, wo ich bin. Was sagt denn dein Freund? Wir haben uns schon stundenlang darüber unterhalten und er versteht es irgendwo und... Ja, also er gibt mir Rückendeckung. Aber du schämst dich? Ich schäme mich auf jeden Fall und ich weiß auch nicht... Was machst denn du? Bist du noch Schüler? Ich bin arbeitslos. Du bist arbeitslos. Ja. Wie denkst du dir denn das? Du hast ja dann, ich vermute, dein Zimmer bei deiner Mutter in der Wohnung, deine ganzen Sachen. Wie soll das jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Also, ich kann nicht einfach bei meiner Mutter anrufen und sagen, ja, Entschuldigung, dass das passiert ist und ich weiß auch nicht, was sie sagt und kann es auch, glaube ich, keinem anderen erzählen. Was meinst du denn letztendlich, wer daran schuld ist? Teils, teils. Also nicht, dass ich es zugelassen habe, dass ich das Geld angenommen habe und auch teils meine Mutter, dass sie damit angefangen hat. Also natürlich, ich sehe das auch so, dass du also trotz Betrunkenheit da natürlich auch ein erhebliches Maß an Mitschuld trägst. Aber die Hauptschuld trägt meiner Auffassung nach deine Mutter. War deine Mutter eigentlich auch betrunken? Nein, sie war nicht betrunken. Das finde ich... Nach dem äußeren Anschein her nicht. Was ist das für eine Mutter, die sowas macht und dann ihrem Sohn noch 500 Mark gibt dafür? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen, Domian. Spielst du mit dem Gedanken, auszuziehen von deiner Mutter gänzlich? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde nicht mehr in diese Wohnung. Das halte ich auch für richtig. Ich halte es auf jeden Fall für richtig, da jetzt auf Distanz zu gehen. Vermutlich wirst du aber auch nochmal mit ihr reden müssen. Wie? So unangenehm, naja. Indem du halt dieses thematisierst. So unangenehm das auch ist. Was meinst du denn, soll ich sie anrufen oder ich? Ich meine, du wirst ja sehen, wenn du in deine in diese Wohnung gehst und deine Klamotten holst. Also ich werde mit Sicherheit nicht die Klamotten holen. Da werde ich wohl irgendwie jemand anderen hinschicken. Ja. Also Marke, solange du das nicht wirklich willst, würde ich dir auch auf keinen Fall raten, jetzt da das Gespräch mit der Frau zu suchen. Was ich nur wirklich sehr gut verstehen kann und auch richtig finde, ist, dass du auf Distanz gehst. Und dann organisiere es so, dass jemand anders da das alles abwickelt und du vielleicht erstmal überhaupt nicht mit dieser Frau in Kontakt kommst. Und wenn dir der Sinn danach steht, mit der zu reden, vielleicht nach ihrer Motivation zu fragen, es gibt wahrscheinlich 1000 Fragen in dir auch, warum das so gekommen ist, dann solltest du das langfristig schon machen. Weil ich glaube, dass du dieses Thema nicht los wirst, ohne vielleicht, dass ihr offen miteinander geredet habt. Ja, und wenn es danach zu einem richtigen Eklat kommt, dann ist es ja auch okay. Domian, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, also. Klar, ja, ja. Ich noch, also 2-3 Wochen oder so. Natürlich, ja. Traurige Sache, Marc. Traurige Sache. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, Domian. Tschüss, Marc. Tschüss. Susanne, 22. Ja, hallo. Hallo Susanne, guten Morgen. Guten Morgen. Unser Thema heißt, ich habe mich prostituiert. Ja, also ich muss dazu sagen, nicht ich habe mich prostituiert, sondern also wurde dazu gezwungen. Von wem? Von, wie ich dachte, dass es mein Freund wäre. Hat er dich zur richtigen Prostitution gezwungen? Also ich, so jetzt im Nachhinein sage ich mal, dass es so war. Also ich war 14, als ich ihn kennengelernt habe. Und da war er 25, ich war aber total verliebt in ihn und sah in ihn eigentlich nur meine große Liebe. Ja. Und so in der ersten Zeit war das auch alles ganz toll und wir haben uns ganz super schön verstanden und ich dachte, jetzt habe ich das. Und dann hat er sich aber so von Zeit zu Zeit immer mehr verändert, er trank immer mehr Alkohol, zwang mich dazu, das irgendwie auch zu machen, weil wir dann mehr Spaß zusammen haben könnten und so weiter. Dann, ja, nach kürzester Zeit eigentlich so, musste ich dann mit ihm schlafen und habe gedacht, ja, das kann auch vielleicht ganz schön sein. War es eigentlich nicht so. Und ja, ich habe eigentlich nicht gemerkt, dass er immer aggressiver wurde. Und ich ihm immer höriger wurde. Das zog sich dann so ein halbes Jahr hin. Und ich war die meiste Zeit eigentlich immer bei ihm. Bin nicht mehr zur Schule gegangen, weil ich das auch nicht durfte für ihn, weil ich immer bei ihm sein musste. Und habe dann quasi halt bei ihm gewohnt. Dann meint er zu mir, dass ich dieses Wohnen und das, was ich da vertrinke und esse, dass ich das doch alles bezahlen müsse. Und meinte ich, ja, mein Gott, ich bin 14, wie soll ich das dann bezahlen? Und er hatte mich dann, also ich habe es ja auch mit mir machen lassen, dass ich mich da sturz betrunken habe. Ja. Und dann, ja, so kam halt einer von seinen Freunden mit ins Zimmer und er ließ uns halt alleine, hat mich vorher ausgezogen und meinte so, so, jetzt möchte ich aber auch was für mein Geld sehen. Mhm. Und also ich habe es einfach nur über mich ergehen lassen. Wir wollen aber festhalten, du warst 14 Jahre, ne? Also als es da passiert, das war kurz vor meinem 15. Geburtstag. Ja, gut. Ich weiß nicht, mir ging es unheimlich ekelhaft dabei. Ich musste mich dann übergeben währenddessen, war dann irgendwie weggetreten. Am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und habe das super Theater bekommen, dass ich jetzt halt die halbe Bude da vollgespuckt hätte und dass das ja auch so nicht weitergehen könne. Und so hat sich das immer weiter hingezogen, bis ich dann irgendwann mit knapp 16 mir gedacht habe, das kann ich so nicht machen, das geht nicht. Also hat das sich fast 2 Jahre hat sich das hingezogen? Ja. Du hast 2 Jahre dann für deinen Freund mit anderen Männern geschlafen. Hm. Wie oft kam das vor? Es war verschieden, also 3-mal, 4-mal in der Woche. 3-4-mal in der Woche. Mein Gott, du warst minderjährig da. Der Mann hat sich natürlich über alle Maße strafbar gemacht auch. Es war für mich... Was haben denn deine Eltern gesagt in der Zeit? Gab es da Kontakt? Es gab schon Kontakt, nur ich war in so einer komischen, pubertierenden Phase. Mhm. Ich habe gesagt, so, was ihr mir erzählt, das könnt ihr vielen erzählen. Aber die wussten das gar nicht? Nee. Nee, das wusste niemand, außer deinem Freund? Ja. Mhm. Auch keine gute Freundin oder so? Nee. Mhm. Das ist auch irgendwie peinlich, das zu sagen, finde ich irgendwie. Ich finde es erstmal nicht peinlich. Ich finde es ja peinlich für diesen Mann. Guck mal, der hat dich ja ganz, ganz gezielt ausgenutzt, auch deine hilflose Situation. Du warst ja so jung. Ne? Das muss man sich ja vorstellen, 14 Jahre alt. Und er war über 20 und hat dir was geboten, eine Wohnung, er war finanziell abgesichert. War er denn wirklich Zuhälter oder hat er das so nebenher gemacht? Also eigentlich war er das nicht, dass ich wüsste. Was hat er denn gemacht vom Beruf? Er war irgendwas mit Zahntechnik oder sonst irgendwie sowas in der Art. Wie hast du denn diese 2 Jahre, das muss doch dann eine Höllentortur gewesen sein, wie hast du denn das ertragen und ausgehalten bei dem Mann? Also am Anfang fand ich das ja alles recht schön. Ja, aber du hast ja dann beim ersten Mal schon dich übergeben müssen. Ja, also bevor diese Zeit. Ach, bevor diese Zeit, ja klar, ja. Mhm. Und danach, ich habe mir immer zu mir selber gesagt, du musst da rauskommen irgendwie, das ist ja... Das musst du nicht machen. Mhm. Aber ich hatte auch so eine Angst vor ihm, dass ich das einfach nicht durchstehen konnte. Mhm. Ich hatte panische Angst vor ihm und die habe ich auch eigentlich immer noch. Hast du während dieser Zeit dann mit ihm auch schlafen müssen? Ja. Ja. Wie kam es denn dann dazu, dass du den Absprung geschafft hast mit 16 Jahren? Also eigentlich kam es mehr oder weniger dazu, ich hatte versucht, wollte ich eigentlich nicht mir das Leben zu nehmen. Mhm. Und es hat nicht geklappt und danach habe ich irgendwie gemerkt, dass es das nicht sein kann. Mhm. Dass ich jetzt nicht für diesen Mann irgendwie mein Leben aufs Spiel setzen muss. Mhm. Und ja, dann bin ich erstmal, war ich ganz hart, bin hier bei mir zu Hause gewesen, bin zu keinem mehr hingegangen. Dann kamen aber diese Terroranrufe von ihm und er war ständig hier. Dann bin ich erstmal zu meiner Freundin weggefahren. Mhm. Hattest du denn da ein eigenes Zuhause auch? Ich dachte, du hättest bei ihm gewohnt. Ich war, also mehr oder weniger war ich bei ihm, mhm. weil meine Eltern mir das auch nicht verbieten konnten. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache das, was ich möchte. Mhm. Dann bist du abgehauen von ihm, ja. Zu deiner Freundin. Ja. Du bist jetzt 22 Jahre alt, ja. Das ist eine ganze Weile schon her. Du hast heute noch Angst vor diesem Typ? Ja. Hast du noch Kontakt zu ihm? Manchmal sehe ich ihn, aber dann komme ich ganz schnell weg. Also ich gucke ihn mir nicht an. Mhm. Manchmal ruft er noch an. Was will er dann, wenn er anruft? Er möchte mich sprechen. Und was denkst du, was dahinter steckt? Ja. Was, hältst du es für möglich, dass er wieder anknüpfen will an diese Sachen? Ich weiß nicht, es könnte auch sein, dass er irgendwie vermeiden möchte, dass ich irgendwie das an die Öffentlichkeit bringe oder sowas. Hast du darüber nachgedacht, ihn anzuzeigen? Ja, doch. Aber mache ich nicht. Warum nicht? Ich denke mal, er hat so viel Macht oder sowas, dass ich das nicht also ausleben könnte. Ich könnte das nicht. Ich könnte, die Konsequenz, die daraus kommen würde, wäre, dass ich meines Lebens, glaube ich, nicht mehr froh sein könnte. Wie meinst du das? Ist es so, dass du Angst hast vor seiner Rache? Ja. Ja. Es ist echt ein ganz, so richtig, ich weiß auch nicht, wie ich da irgendwie ihn irgendwie treffen konnte und dennoch noch sagen konnte, ja, das war jetzt mein Mann. Mhm. Und es war schrecklich. Zeitweise waren es so drei, die mit in ein Zimmer waren mit mir und es war ekelhaft. Hast du während der letzten Jahre, seitdem du von ihm getrennt bist, einen Freund gehabt? Nee. Hast du irgendwann mal vielleicht ein schönes, positives, sexuelles Erlebnis gehabt? Nee, sexuell eigentlich nicht. Mhm. Mehr. Warst du denn danach in irgendeiner Betreuung? Nee. Hast du dich jemandem anvertraut? Nein. Nee, ich dachte eigentlich so, dass ich damit gut klarkommen könnte. Müsste ich eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel, Susanne. Ich glaube, das ist so einschneidende Erlebnisse sind das gewesen, wenn man in den jungen Jahren zwei Jahre lang zu so etwas gezwungen wird. Und ich finde es so, so ungeheuer provokant, die Vorstellung, dass dieser Typ frei rumläuft und dass der nicht bestraft wird für das, was er da getan hat. Mhm. Für all die Verletzungen, die er dir zugefügt hat, an denen du vielleicht jahrelang noch wirst leiden müssen. Ich würde mir an deiner Stelle auf jeden Fall, Susanne, auf jeden Fall psychologische Hilfe suchen. Ein Mensch, mit dem du das mal alles so bereden kannst, mit dem du all diese Zeit mal aufdröseln kannst, dass du alles mal auf den Tisch legst. Du hast jetzt zum ersten Mal mit jemandem drüber gesprochen, mit mir? Und sonst noch nie mit jemandem? Ist auch irgendwie hart für mich gewesen. Aber finde ich sehr mutig, also mein Respekt. Ja. Susanne, ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen noch ein bisschen redest. Mhm. Über dich und rede mit meinem Psychologen auch nochmal über die Möglichkeit der Anzeige. Mhm. Da würde ich dir gerne auch den Rat geben, das habe ich gestern auch schon gesagt, wenn du mit diesen Gedanken spielst und du hast ja Angst, dass du dich auch, und die Adresse kannst du gleich kriegen von meinem Psychologen, mit dem weißen Ring mal in Verbindung setzt. Weil es wäre so gerecht, wenn dieser Mann seine Strafe bekäme. Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Aber das musst du aus freien Stücken entscheiden. Da darf dich niemand zu zwingen. Mhm. Leg mal auf und der Peter ruft dich gleich zurück. Ja. Also nochmal meinen Respekt für deinen Mut und alles, alles Gute. Danke sehr. Tschüss, Susanne. Tschüss. Jetzt haben wir 1.33 Uhr und wir machen eine kleine Pause. Sekunden. Jetzt machen wir weiter. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Ich habe mich prostituiert. Wer von euch kann das über sich selbst sagen? Im direkten Sinne oder vielleicht auch im übertragenen Sinne? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, die Telefonnummer lautet, die ist kostenfrei, 0130 2911. Die Faxnummer lautet, und die ist auch kostenfrei, 0130 11 51 22. Und ihr könnt uns auch mailen, und zwar 1 live, das schreibt man 1 ausgeschrieben und live auch ausgeschrieben. Die Fernsehzuschauer können es hinten lesen, 1 live. info@wdr.de. Nächster Anrufer, nächste Anruferin, das ist Monika und die ist 36 Jahre alt. Hallo. Monika, hallo. Kannst du mich verstehen? Sehr gut, ja. Das ist wunderbar, dein Kollege konnte mich vorher nicht verstehen. Wir können loslegen. Zum Thema, ich habe mich prostituiert. Ja, ich muss dazu sagen, nicht wie meine Vorgänger, sondern auf eine andere Art und Weise. Ja. Ich war verheiratet. Nach circa anderthalb Jahren fing mein Mann an, mich zu drängen. Ich möchte mir die Brust vergrößern lassen. Mhm. Und das Spiel... Wie groß war denn die Brust vorher? Also war sie besonders klein, war sie mittel oder... Beschreib sie mal. Ich hatte Maße 90, 60... Mhm. Ja, 90, 60, 90. Mhm, also ich denke mal, für eine Frau mit 1,72 Meter eine wunderbare Figur. Mhm, ja, durchaus, ja. Und ja, er fing dann an, ich soll mir die Brust vergrößern lassen. Er könne mit so einer kleinen Brust nicht leben und das wäre schlimm für ihn. Und wenn ich das nicht mache, dann würde er fremd gehen. Das sagte er nach anderthalb Jahren Ehe. Ja. Und, ne, und wahrscheinlich habt ihr euch ein paar Jahre vorher auch schon gekannt. Ja. Und da hatte er diesbezüglich nie irgendeine Andeutung gemacht, dass ihm deine Brüste nicht gefallen. Nein, ganz im Gegenteil. Er war mit meiner Figur äußerst zufrieden. Mhm. Er fand sie wundervoll. So, nun hat er so einen Wunsch geäußert oder so einen Druck auf dich ausgeübt. Hast du es gemacht? Ich hab's gemacht, aber erst Jahre später. Ich muss dazu sagen, nach anderthalb Jahren Ehe war unser Sohn gerade ein Dreivierteljahr alt. Mhm. Und ich wollte es immer nicht machen, weil meine Schwester an Brustkrebs gestorben war. Mhm. Und ich davor natürlich höllische Angst hatte. Mhm. Mhm. Und das habe ich ihm auch immer wieder gesagt. Und das konnte er aber nicht verstehen. Mhm. Naja, dann ist er fremdgegangen. Damit konnte ich leben. Mhm. Und aber dann hast du es irgendwann gemacht. Ja, als er mich verlassen wollte. Innerlich habe ich einen Jubelsprung gemacht, aber unser Sohn, der ist völlig kaputt gegangen, als er gehört hat, sein Vater will uns verlassen. Wie alt war der Sohn da? Da war er 8,5. Also da hat das schon verstanden, ne? Um was es da geht. Ja. Dann hat der Mann dich quasi so erpresst, und so in die Enge getrieben, dass du, um eure Familie zu retten, das gemacht hast? Ja. Du bist unters Messer gegangen? Ich bin unters Messer gegangen. Und hast dir Silikon einpflanzen lassen? Ja. Und welche Maße hast du dann gehabt danach? 162,90. Mhm. Er also wollte eine noch, erhebliche Vergrößerung. Er wollte noch viel mehr. Mhm. Aber das habe ich nicht. Das habe ich dann also strikt abgelehnt. Ich habe gesagt, also das ist wirklich das Äußerste, was ich mache. Als du zu dem Arzt gekommen bist, hat der Arzt nicht zu dir gesagt, hier junge Frau, Sie sehen doch proportional sehr gut aus. Warum wollen Sie jetzt noch größere Brüste haben? Nein, eigentlich nicht. Der hat damit Geld verdienen können und hat das dann gemacht. Es ist kein schlechter Chirurg. Mhm. Das ist zwar der Beste hier in Berlin. Mhm. Und auch die Patienten kommen aus der Schweiz, mhm, aus Österreich. Ich habe da sehr viele Ausländer auch kennengelernt. Was hat der Eingriff gekostet? Der Eingriff kostet zwischen 8.000 und 15.000 Mark. Mhm. Und das, also, hat dein Mann hingeblättert? Wie musstest du das noch selbst bezahlen? Er hat 5.000 Mark hingeblättert und den Rest musste ich alleine bezahlen. Aha. Monika, dann hast du das gemacht, dann kamst du irgendwann nach Hause. Wie hat sich denn dann das Familienleben entwickelt, bis heute? Ich bin in der Zwischenzeit geschieden. Mhm. Also haben die vergrößerten Brüste die Ehe und die Familie nicht gerettet? Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich anrufe. Mhm. Ich konnte mich nicht mehr im Spiegel sehen. Ich fühlte mich wirklich wie eine Prostituierte, ja. Nicht für andere Männer, sondern halt für meinen eigenen Mann. Mhm. konnte mich nicht waschen. Es war einfach grausam, ja. Wie hat er dich denn behandelt, nachdem du dann aus dem Krankenhaus zurückgekommen bist? Also zuerst im Krankenhaus wunderbar. Mhm. Vor allen Dingen konnte er so etwa ja auch schon das Ergebnis absehen. Mhm. Und als ich dann nach Hause kam, hatte er ein Klassentreffen und du musst dir ja so vorstellen, du wirst völlig bandagiert. Mhm. Du kannst dich nicht alleine bewegen. Ich konnte noch nicht mal alleine auf die Toilette gehen. Mhm. Noch eine Woche lang zu Hause. Ich habe ihm dann gesagt, ich sage, weißt du, geh hin. Ich weiß, wie schön das ist, seine Klassenkameraden zu sehen, aber denke bitte dran, ich muss auch mal auf die Toilette. Mhm. Ich sage also, wenn du um 8 gehst, seh zu, dass du zwischen 12:30 wieder da bist. Mhm. Weißt du, wann er gekommen ist? Ja. Um 4. Und mhm. ich musste so nötig auf die Toilette. Und ich konnte nicht hoch. Es war einfach grausam, mhm. ja. Monika, ist das nicht ungeheuer demütigend, wenn man von dem eigenen Ehemann, den man vielleicht, und ich gehe davon aus Liebe geheiratet hat, wenn man reduziert wird auf diese beiden Stücke Fleisch? Ja. Und der Mann nur das im Sinn hat und die Liebe davon abhängig gemacht wird, dass die nur ein paar Zentimeter dicker sind. Ist das nicht ganz demütigend? Das ist noch viel schlimmer. Ich habe mich gefühlt wie eine Prostituierte. Kannst du dir denn im Nachhinein jetzt klar machen, dass du dich hast so weit treiben lassen, sogar bis zu einem Chirurgen? Das ist ja absoluter Wahnsinn, wenn man das jetzt so hört, während du das erzählst. Hast du da für dich eine Erklärung, dass du das gemacht hast? Ging es denn nur um die Familie zu retten? Es ging nicht darum, um die Familie zu retten. Es ging darum, um das Wohl meines Kindes. Mhm. Aber ich habe dann anschließend gemerkt, dass sich mein Mann trotzdem nicht verändert hat. Mhm. Und habe mich daraufhin dann von ihm nach 1,5 Jahren getrennt. Wie denkst du heute über ihn? Wie denke ich heute mhm. über ihn? Ja. Also, alle, glaube ich, die das jetzt gehört haben, einschließlich ich, denken, das ist das Oberarsch schlechthin. Denkst genau. du auch so? Ja. Mhm. Und nicht nur das, ich habe auch Angst vor ihm. Immer noch. Obwohl ich in der Zwischenzeit geschieden bin. Mhm. Der Mann, der hat mich total ausgenommen. Hat mir wirklich alles genommen, was ich eigentlich hatte. Mhm. Deinen Stolz? Nicht nur meinen Stolz, auch finanziell. Mhm. Hast du heute immer noch diese Implantate? Nein. Du bist dann wieder unters Messer gegangen? Ich bin sofort nach der Trennung zu dem gleichen Chirurgen gegangen. Mhm. Und habe gesagt, ich möchte, dass Dinger rauskommen. Mhm. Und 2 Monate später kamen sie dann raus. Hat der sich nicht gewundert? Hat er gefragt, was hast du ihm die Geschichte erzählt? Ja, und er sagte dann auch, er hat es vermutet, aber... Mhm. Weil mein Mann halt bei jeder Besprechung dabei war, hat mhm. er mich halt nie ansprechen wollen. Mhm. Und ich muss dazu noch sagen, meine Brust war meine erogenste Zone und ich habe den Arzt mehrfach gefragt, es ist ja so, du machst nicht nur eine Sitzung, du machst 3 Sitzungen, mhm. bevor ein Operationstermin feststeht. Ja. Zumindest wenn du zu einem guten Arzt gehst. Mhm. Und ich habe ihn jedes Mal gefragt, wird sich an dem Gefühl in meiner Brust etwas ändern? Ja. Er hat mir jedes Mal versichert, nein. Und als die Implantate drin waren, war die Brust absolut gefühlslos. Ja. Also ich kann wirklich nur jeder Frau, und sei die Brust noch so klein, sagen, erstmal, es ist nicht schön. Man muss jeden Abend sich hinsetzen, die Brüste massieren, damit man keine Kapselfibrose bekommt. Also es ist nicht damit getan, einmal unters Messer, Silikonkissen rein und die Welt ist toll. So einfach nein, ist es nicht. Mhm. Um Himmels Willen. Monika, wie ist es denn heute mit dem Gefühl, nachdem die Dinger wieder draußen sind? Naja, die erste Zeit musste die Brust natürlich erstmal wieder festwachsen. Du musst dir das also so vorstellen, dass das Brustgewebe völlig gelöst wird von der vom Körper. Ja. Und darunter kommen die Implantate. Mhm. Die Brust musste erstmal wieder festwachsen und nach circa einem halben, dreiviertel Jahr bekam ich auch wieder Gefühl. Mhm. Aber das Gefühl ist heute immer noch nicht so, wie es früher gewesen ist, und die Operation ist jetzt schon 2,5 Jahre her. Diese Sendung heißt "Ich habe mich prostituiert". Ja. Und ich finde, nach dem, was du jetzt erzählt hast, trifft das nicht so ganz zu auf dich. Weil du es ja eigentlich getan hast, wie du es jetzt zweimal auch ganz klar gesagt hast, für deinen Sohn, ne? Für dein Kind. Ja, damit mein Mann bleibt. Mhm. In der irrwitzigen Annahme, dass dadurch dann auch ein harmonisches Familienleben entsteht, was natürlich völliger Blödsinn war, ne? Ja. Mhm. Was hast du gelernt jetzt aus dieser Lebensphase? Dass mir sowas mit Sicherheit nie wieder passiert. Mhm. Und dass du skeptischer gegenüber den Männern bist und wirst. Ja. Meinst du, dass du dich nochmal so richtig groß verlieben wirst können in der nächsten Zeit? Ich bin groß verliebt. Du bist groß verliebt. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Liebe Monika, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und dass du das so ausführlich geschildert hast. Mhm. Diese schlimme Erfahrung, diese schlimme Zeit. Und wünsche dir alles Gute und für die neue Liebe wirklich das Top-Glück. Ja, ich möchte noch eins sagen. Mhm. Es sollte sich wirklich jede Frau, und das möchte ich jeder Frau ans Herz legen, 1000 Mal überlegen, bevor sie sowas macht. Mhm. Danke für deinen Anruf. Gut. Wiederhören, Monika. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Jens, und der ist 34. Hi, Domian. Ja, Jens. Grüß dich. Ja. Ja. Zu dir, bitte. Zu mir. Bei mir fing das eigentlich in der Pubertät an. Was denn? Ja, dass ich mich an meine Mitschüler verkaufte, um keine Schläge zu bekommen. In der Pubertät? Ja. Also mit 12, 13? Ja. Wie lief das genau ab? Ja, ich war ein Außenseiter im Dorf, weil ich nicht sehr oft raus durfte und mit anderen Kindern spielen durfte, von zu Hause aus. Mhm. Ja, und dann in der Schule bekam ich immer Schläge. Vor der Schule, in den Pausen, nach der Schule, auf meinem Weg. Von den Mitschülern? Von den Mitschülern, ja. Mhm. Und dann irgendwann kam ja der Sexualkundeunterricht. Mhm. Und danach fing das dann an. Also nochmal zurückgefragt, du hast die Schläge bekommen, weil du wirklich so dieser Loser-Typ warst? Ja, ein Außenseiter. Ja, der Prügelknabe, ne? Kennen ja, wir alle, genau. hatten alle in der Klasse irgendwie einen so einen Typ, auf den alle eingedroschen haben. Ja. So, dann gab es Sexualkundeunterricht in der Schule. Ja. Und dann? Ja, und danach haben die dann das, was da gelernt worden ist, oder zum Nachgucken an mir ausprobiert. Die Jungs? Die Jungs, ja. Mhm. Wie lief das dann genau ab? Oh ja, wie das ablief. Ja, am Anfang lief das eben so ab, dass sie mich ausgezogen haben. Mhm. Dass ich dann eben ohne Kleidung nach Hause gelaufen bin. Mhm. Dann haben sie mich näher festgehalten. Dann, ja, einmal vergewaltigt. Mhm. Ja, das war dann schon sehr unangenehm. Und die waren alle in deinem Alter? Ja, die waren noch in meinem Alter. Mhm. Du sagtest gerade am Anfang, dass du dich dann, um Ruhe zu kriegen, verkauft hast an die Mitschüler. Ja, dann nachher, wenn dann, also später dann so mit 13, 14 war das dann nachher. Mhm. Wenn dann irgendwas war, dann hab ich gesagt, wenn du willst, dann hol ich da einen runter oder ich blas da ein, um keine Schläge zu kriegen. Ja. Ja. Und wie viel Geld ist da geflossen dann? Ja, gar keins. Ach so, das ist, der Deal, ich verstehe, der Deal war, keine Schläge zu bekommen. Ja. Mhm. Und das war dann quasi dein Alltag? Ist das ganz oft passiert? Ja, das ist oft passiert. Mhm. Und oftmals auch, dass die Einzelnen dann kamen, nachmittags so der Sohn, haben dann mit dem Vorwand, mich zum Spielen abzuholen, zu Hause auch abgeholt. Mhm. Und ja, und sind dann mit mir trotzdem irgendwo hin, dass ich ihnen einen runterhole oder. Mhm. War das denn meistens so, dass du da der aktive Teil warst, dass du denn bei den Jungs was gemacht hast? Oder ja, musstest ja. du auch dein Hintern hinhalten? Ja, das nachher dann, ja. Nachher, später? Ja, das später dann, ja. Wie viele Jahre ging das alles so? Ja, bis 18 war, bis ich mit dem Auto endlich fliegen konnte. Nur kann ich das noch nachvollziehen, dass Jungs sowas machen, wenn sie relativ jung sind, mit einem anderen Jungen. Aber also ab, weiß ich, 15, 16 hat man dann noch, nur weiß Gott, mehr Interesse an Mädels. Wie kam das denn, dass du dann immer noch dein Klientel da um dich herum hattest? Ah ja, gut, das kam einfach daher, weil wir auf dem Land waren, ja. Mhm. Und die sonst keine anderen Möglichkeiten hatten. Keine anderen Möglichkeiten, mhm. Ja. Dann bist du abgehauen mit 18. Ja. Hast du seitdem irgendwie in dem Bereich Prostitution nochmal was gemacht? Nee, in der Prostitution eigentlich nicht mehr, sondern ich habe eigentlich sehr viele Schuldgefühle dann gehabt, auch später, ja. Mhm. Auch in meinen Beziehungen. Mhm. Bist du schwul? Momentan ja. Momentan ja, mhm. Schuldgefühle im Nachhinein und auch Ekelgefühle dir selbst gegenüber? Ja, und auch bei den Frauen gegenüber. Ich fühle mich einfach beschmutzt, wenn ich mit einer Frau ins Bett gehen soll heute. Wenn du mit einer Frau ins Bett gehen sollst, fühlst du dich beschmutzt. Ja. Wenn du mit einem Mann gehst, nicht. Nee, dann nicht. Dann ist in Ordnung. Verstehe ich nicht. Wie kommt das? Ja, vielleicht einfach dadurch. Ich könnte es eher verstehen umgekehrt, dass du, wenn du mit einem Mann ins Bett gehst, weil das die Erinnerungen wachruft an früher. Aber warum fühlst du dich bei einer Frau beschmutzt? Ja, weil ich mit Frauen nie so viel Erfahrung gemacht habe wie mit Männern. Mhm. Ja, aber sich deshalb beschmutzt zu fühlen? Naja, wie dem auch sei, du empfindest es so. Ja, ich empfinde es so. Mhm. Ist dieses jetzt, diese Zeit, die ja da auch für dich sehr einschneidend war, vermutlich für dein Seelenleben, auch deine sexuelle Entwicklung, hast du das Gefühl, dass du ja heute noch ganz schön dran zu beißen hast und dass das schon ein dickes Problem ist für dich? Ja, ich fühle mich heute auch noch kaum beziehungsfähig. Ja. Mhm. Ich lebe auch noch alleine. Mhm. Ich habe mir also jetzt ein kleines Häuschen gekauft, auch wieder auf dem Land, mhm. Wo ich, also aber weit weg von da, wo ich herkomme. Mhm. Und bin hier sehr anonym. Mhm. Ja, und habe natürlich meine Probleme, weil ich oft alleine bin. Hattest du nicht mal den Gedanken dann, als du mit 18 weggegangen bist und du hast ja die Erfahrung gemacht als Jugendlicher, wie einfach in Anführungszeichen es ist, irgendwie Ruhe zu bekommen oder vielleicht dann auch, wenn man das weiterspinnen würde, Geld zu verdienen? Gab es mal die Überlegung, in einer anderen Umgebung, vielleicht in einer Großstadt, wirklich auf den Strich zu gehen? Ja, die gab es auch, aber da war ich nicht der Typ dafür. Mhm. Hast du es auch nie ausprobiert? Nee, das nicht. Mhm. Ich bin zwar mal in so Parks und so gegangen, mhm. Aber dann war für mich die Angst zu groß. Mhm. Also Prostitution quasi in der Jugend, um nicht geschlagen zu werden. Ja. Möchtest du mit meinem Psychologen noch ein bisschen reden, Jens? Ja, könnte ich. Dann leg mal auf und der Peter ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. Sabine, 30 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo. Also, es ist ganz merkwürdig, wieso ich erzähle auf keinem und gehe jetzt damit irgendwie ins Radio. Also, ich habe mich prostituiert, so richtig. Du hast dich selbst prostituiert? Ich bin da reingerutscht, so. Wenn man das so hört, dann denkt man immer, das gibt's gar nicht, aber es gibt's doch. Also, ich bin drogenabhängig gewesen, mit 18. Mhm. Bin erst mit meinem Freier ins Bett gegangen, also mit meinem Dealer halt so, ne, für Drogen. Also es gab da... Also der Einstieg war, du bist mit dem Dealer ins Bett gegangen, um die Drogen zu finanzieren, genau. Quasi, um da ranzukommen. Genau. Und es wurde dann halt immer mehr so. Und irgendwann hat er mir das Angebot gemacht, in die SM-Szene zu gehen. Mhm. So. Und das habe ich dann gemacht. Habe es erst auf der dominanten Seite versucht. War er denn auch Zuhälter gleichzeitig? Ja, also heute weiß ich es, damals wusste ich es nicht. Mhm. Da war ich einfach zu blöd so. Zu begreifen. Du bist dann in die Sadomaso-Szene gegangen. Genau. Was hast du da gemacht? Also ich habe erst versucht, auf der dominanten Seite zu sein, halt Männer zu schlagen. So. Mhm. Und das habe ich aus dem Grund gemacht, weil man am Wochenende bis zu, 2.000-3.000 Mark machen kann. Mhm. Und ich habe das dann nicht gebracht, so hat man mir das auch gesagt, weil ich dann auch immer gefragt habe, oh, tut das jetzt zu sehr weh und so. Ja, das darfst du da wahrscheinlich wohl nicht, ne? Nee, das darf man dann nicht, ne? Und bin dann dann auf die andere Seite gegangen, so, ne? Also ich habe mich dann schlagen lassen, so. Von Männern? Ja. Von Freiern? Von Freiern, ja, klar. Obwohl das auch gar nicht dein Ding eigentlich ist. Nee, überhaupt nicht. Und du irrsinnige Schmerzen hast ertragen müssen? Ja. Und alles andere als Lust empfunden hast dabei? Ja. Also, so. also es hat mir keinen Spaß gemacht, ne? Überhaupt nicht. Wie viel hast du da verdient am Wochenende? Also im Schnitt 2000 Mark. Und das ging alles für Drogen weg? Das ging alles für Drogen. Für welche Drogen? Also Kokain, Heroin. Kokain, Heroin, also richtig die Hardcore-Schiene. Ja, genau. So, das, ja, es war echt schon ganz schön krass so, ne? Wie viele Jahre ging das so? Fünf. Fünf Jahre, ja. Ja. Ja, das, ja, und ich denke mir so, das ist irgendwie ganz wichtig, dass es irgendwie auch mal so an die Öffentlichkeit kommt, weil es wird im Moment immer so verherrlicht so und Sadomaso-Szenen und jeder soll da seine Freiheit haben und jeder soll machen, was er will, aber es ist einfach gar nicht so. Also es ist nicht so, wie es dargestellt wird. Und ich möchte behaupten, dass 60% dieser Partys, die da auch stattfinden, das sind einfach alles Mädchen oder Frauen oder auch Männer, die wirklich unter Druck gesetzt werden halt über diese Drogen, ne? Weil du kommst einfach nicht raus. Mhm. Das ist sicher richtig, was du sagst. Dennoch gibt es natürlich auch Pärchenclubs oder Pärchen, die das auf der Basis der Freiwilligkeit machen. Ne? Ja, wir wollen das nicht über einen Kamm scheren. Fünf Jahre hast du diese Sache mitgemacht. Ja. Gab es dann irgendwie ein Erlebnis oder ein Entwicklungspunkt, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr? Ist irgendwas passiert? Ja klar, also ich bin irgendwann krankenhausreif geschlagen worden so. Also es gab auch keinen Stopp. Es gibt also in dieser normalen Szene gibt es das, da gibt es Codewörter, das genau. Ist Stopp. Und das gab es da nicht so, ne? Also ich wurde dann halt verbal so gedemütigt, dass ich angefangen habe zu weinen so. Und dann, ja, hat man mich halt krankenhausreif geschlagen. Und von da an hat das eine, hast du gesagt, ich will das nicht mehr? Ja, genau. Ich will das halt nicht mehr. Hast du dann einen Drogenentzug auch gemacht? Ja. Ja. Du bist 30, ne, habe ich gerade gesagt. Ja, genau. Wann war das denn, als du ausgestiegen bist? Mit 25. Also ich habe halt mit 18 angefangen, aber erstmal auf die softe Schiene richtig eingestiegen bin ich erst mit 20 dann. Ne? Und denke ich mir, wenn man fünf Jahre so intensiv in dieser Welt gelebt hat, dass der Ausstieg und dass sich davon trennen ungeheuer schwer fällt. War das so? Ja, das ist ganz hart, weil ich dann irgendwie in keine Welt mehr gehört habe. So. Also weder in die Sadomaso-Szene, weil das war nicht mein Ding. Also noch in diese normale Welt und ich konnte es auch keinem erzählen. Wie lange hast du gebraucht, um von den Drogen wegzukommen? Zwei Jahre. So. Wie lebst du heute? Ja, heute lebe ich eigentlich ganz normal. Ich habe einen Job, so. Ich habe eine Beziehung. Ich mache Therapie, immer noch. Sicher auch wichtig, ne, um das alles zu verkraften im Nachhinein. Ja, ja, genau. Und da kann ich mich einfach auch nur dem Mann anschließen, der gerade vorher mit dir gesprochen hat, weil diese Schuldgefühle fressen mich auf. Weil du halt immer, also weil ich auch immer denke, wäre ich nicht abhängig gewesen, hätte ich es ja nicht machen müssen. Gehst du denn heute relativ offen mit deiner Vergangenheit um oder wissen das auch nur ganz wenige Leute? Das wissen nur ganz wenige Leute. Aber dein Freund weiß das? Ja, der weiß das so. Und das ist schon hart, ne? Weil so Sexualität wird dann sehr, sehr schwierig. Ne? War es denn anfänglich so, dass du so auf sexueller Basis deinem Freund, aufgrund der schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du ihm gar nicht begegnen konntest? Doch schon, ich habe das dann überspielt. Ne? Überspielt? Ja, genau. Und wie ist es heute? Macht dir Sexualität wieder auch wirklich Spaß? Also im Moment habe ich gerade einen ziemlich krassen Punkt. So, ne? Im Moment ist es nicht so, dass es mir Spaß macht. Weiß dein Freund das? Der weiß das, ja. Was sicher sehr schwierig ist für ihn dann auch, ne, damit klarzukommen. Ja, das ist es so. Und das ist halt auch ganz ganz schwierig, weil er dann halt manchmal auch denkt, er geht zu weit. So, aber wie gesagt, ich mache halt immer noch Therapie. Ich bin da am Ball irgendwie. Und ja, ich will auf keinen Fall stehen bleiben an diesem Punkt. Aber es ist auch, du hast ja gerade auch schon in der Richtung das gesagt, es ist auch Scham da, ne? Ja, na klar. Ja. Also, es ist mir immer noch total unangenehm und so. Ne? Aber du hast natürlich recht, wie vielen jungen Leuten dieses auch passiert, ne? Dass sie eben durch eine Drogensucht in diese Szenerie auch hineingezwungen werden. Und das dann ein Teufelskreis ist alles. Ja, klar. Du willst es nicht und du machst es trotzdem, Sabine, du bist in psychotherapeutischer Behandlung. Ja. Das finde ich auch sehr richtig und gut. Und ich wünsche dir dafür sehr viel Erfolg und alles Gute. Ja, danke. Viel Glück. Okay. Ja. Tschüss, Sabine. Ciao. Ja, Freunde, das war's für heute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Anrufen, fürs Mitmachen, für euer Vertrauen. Morgen sind wir wieder da, Punkt 1 Uhr. hier im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen mit einer offenen Talk-Radio-Sendung dann wieder für alle eure Themen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Ciao.